Deutschlandfunk, Hintergrundpolitik. Heute: Gute Jungs, böse Jungs. Das umstrittene amerikanische Erziehungsmodell Glenn Mills. Eine Sendung von Claudia Heisenberg. Gimmels ist in allererster Linie eine Schule. Der Unterschied zu anderen Schulen ist der, zum einen, man lebt auf dem Gelände für eine sehr begrenzte Zeit. Der nächste Unterschied ist, alle Schüler dort haben irgendwann mal irgendwelche Probleme bereitet. Das heißt nicht notwendigerweise, dass sie kriminell geworden sein müssen. Aber es sind im Wesentlichen auch viele Schüler, die at risk waren, Schulschwänzer, Schulverweigerer, wo man große Befürchtungen hatte, hier könnte eine kriminelle Karriere hinten dran gehängt werden. Petra Guder ist Sozialarbeiterin. Doch ihre Stellung bei einem deutschen Jugendamt hat sie schon vor einigen Jahren aufgegeben. Heute pendelt die Vorstandsvorsitzende der Glenn Mills Academy Deutschland e.V. zwischen Hannover und Amerika. Gut 40 Problemjugendliche hat sie seit 1995 in die USA begleitet. In Deutschland leitet sie die Auswahlverfahren für neue Bewerber. Denn längst nicht jeder ist für das amerikanische Strafinternat geeignet. Die Besserungsanstalt ist spezialisiert auf Bandenmitglieder, wie den heute 20-jährigen Matthias. Also ich würde mal sagen, ich war Mitläufer. Was andere gemacht haben, muss ich auch machen, weil man war einfach cool, weil man wollte das machen. Ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, aber das ist nun mal so. Das hat mit 16 angefangen, 15, 16. Ist man so langsam reingekommen, mit Zigaretten angefangen, dann war es Wochenende Alkohol. Ja, und dann hat man mal einen Joint geraucht. Dann ging das auf der Schule weiter, auf dem Schulhof. Und dann wurde das einmal die Woche, zweimal die Woche und dann wurde das fast jeden Tag. Und da konnte man, also ich konnte da zumindest nicht so raus. Das hat sich irgendwie so im Alltag eingespielt. Man hat immer dasselbe gemacht. Matthias stammt aus einem kleinen Dorf in Niedersachsen. Er ist der zweitälteste von 4 Geschwistern und das einzige schwarze Schaf in der Familie. In der Schule ist der schüchterne Junge ein Außenseiter. Einige Mitschüler hänseln und schlagen ihn. Matthias, der nichts lieber will, als dazu zu gehören, schließt sich einer Gang an. Also wir haben uns immer mit mehreren zusammengetan, haben Leute abgezogen. Also so nennen wir das, abgezogen heißt überfallen und haben ihnen das Geld geklaut und solche Sachen. Telefone geklaut und Uhren, Schmuck und sowas und haben das wieder verkauft, um Drogen zu kaufen und sowas. Also ich habe damals nicht drüber nachgedacht. Wenn ich heute drüber nachdenke, dann denkt man auch schon, oh, was hätte da alles passieren können. Wir haben einen überfallen, der war schwer verletzt und was hätte da passieren können, wenn der gestorben wäre und seine Frau und Kinder und sowas, da denkt man jetzt erst drüber nach. Früher habe ich da nicht so drüber nachgedacht, aber mir das eigentlich egal. Ja, wie soll man sagen, egal auch nicht, aber was da noch alles dranhängt, das hat man irgendwie früher nicht so richtig verstanden. Also ich zumindest nicht. Man denkt auch gar nicht, dass man kriminell ist. Mit der Zeit wächst man da rein, das hat angefangen halt mit den Ladendiebstählen, mit einfach ganz kleinen Sachen, sich mit Leuten zu prügeln und dann keiner hat irgendwas gesagt, weil da war ich noch keine 14, da hat das von der Polizei immer nur geheißen, ja schön, jetzt, wenn du bald 14 bist, musst du aber Ruhe geben. Weiß nicht, und das hat sich immer so gesteigert, einfach die Hemmschwelle, noch schwere Straftaten zu begehen, war einfach nicht mehr da. Tim ist 8 Jahre alt, als er das erste Mal in einem Kaufhaus klaut. Zur Schule geht er bald nur noch sporadisch, meist hängt er mit seinen Kumpels auf der Straße rum. Er kann nicht mehr zählen, wie oft er von der Polizei verhaftet wurde. Auf der Wache legt er brav ein Geständnis ab und darf wieder nach Hause. Seine Eltern haben schon lange keinen Zugang mehr zu ihm. Na, die haben, na, das Übliche. Die haben, waren einfach ratlos, wussten nicht. Weil mit der Zeit, wenn man da immer halt die Sachen macht, kriminelle Sachen, dann hat man mit den Eltern auch immer Stress, man kriegt immer Ärger zu Hause und man kapselt sich von Eltern ab, man spricht nicht mehr mit denen. Wenn man nach Hause kommt, setzt man sich in sein Zimmer, schläft, nächsten Morgen geht man wieder los und dann hat sich die Sache. Da hat man mit Eltern eigentlich groß nichts mehr zu tun. Kurz nach seinem 14. Geburtstag landet Tim nach einem Raubüberfall in Untersuchungshaft. Der Jugendrichter verurteilt ihn zu einer Bewährungsstrafe von 1 Jahr und 4 Monaten. Kaum in Freiheit trifft er seine alte Clique wieder und alles geht weiter wie zuvor, bis er zum zweiten Mal im Gefängnis landet. Wenn man das erste Mal in U-Haft sitzt, ist das so die erste Zeit, da habe ich gedacht, boah, ich will hier schnell wieder raus, ich will hier nie wieder hin. Aber dann mit der Zeit, auch wenn sich das ein bisschen dumm anhört in dieser Situation, aber der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und man hat sich mit der Situation abgefunden. Na, ich bin jetzt hier, toll, das ist mein Tagesablauf und dann geht das. Mit der Zeit ist das zu normal einfach. Ja, und beim zweiten Mal, da stand keine Bewährung mehr in Aussicht. Da war Haftstrafe das Einzigste, was mir bevorstand. So. Und da habe ich mir dann gedacht, ah, damit Glemmels versuchst du doch lieber nochmal. Auch gegen Matthias und seine Gang wird nach einem Raubüberfall ermittelt. Bei der polizeilichen Vernehmung packt er aus. Er hat inzwischen eine Lehre als Maurer begonnen und steht 2 Tage vor der Zwischenprüfung, als er nach Vechta in Untersuchungshaft kommt. Dort lernt Matthias durch die Vermittlung eines Sozialarbeiters Petra Guder kennen. Ich habe gedacht, wenn ich jetzt 1 Jahr nach Amerika gehe, dann sehe ich diese ganzen Leute nicht mehr. Dann nehme ich erstmal Abstand von denen. Bin ich 1 Jahr weg, dann habe ich mit den ganzen Leuten nichts zu tun. Ich hatte echt die Schnauze voll, das war echt zu viel. Ain't no confrontation, ain't no pushing, ain't no enthusiasm, ain't no desire to get better every day. And the season starts now. Glenn Mills sieht aus wie eine typische Highschool aus amerikanischen Jugendserien. Ein imposantes Backsteinhaus mit Glockenturm und viktorianischen Erkern in einer weitläufigen Parkanlage mit akkurat gestutztem Rasen. Heimat der Champions steht über der Eingangstür. Davor weht die amerikanische Flagge. Rund 900 Jugendliche leben in dem Privatinternat in der Nähe von Philadelphia im US-Staat Pennsylvania. 60 bis 80 Jungen wohnen in einem Gebäude, aufgeteilt auf 4 Etagen. Also zu Anfang ist man abends, wenn man reinkommt, das nennt sich Townhouse, das ist ein Gruppentreffen. Da sitzt dann die ganze Gruppe zusammen mit den Betreuern und dann stellt man sich vor der Gruppe, stellt man sich hin, sagt, wo man herkommt, wie man heißt, und dann steht jede Person in der Gruppe einzeln auf und sagt einem dann eine Norm. Eine Norm ist keine Regel, eine Regel kann gebrochen werden. Eine Norm ist erwartetes Verhalten. Also das ist nicht, das musst du jetzt machen, aber so solltest du es machen, wenn du es so und so haben willst. Weiter war zum Beispiel, dass man sich das T-Shirt immer reinstecken musste, als Gentleman, dass man sich als Gentleman allgemein verhalten musste. Dass wenn man Besucher gesehen hat, die immer grüßen mit Hi, how you doing, also wie geht's Ihnen? Und wenn Autos gefahren sind, dass man winken musste. Andere Leute zum Beispiel durfte man nicht anfassen. Also das war ganz streng verboten, weil da die Gefahr läuft, dass sich 2 streiten und wenn die sich schlagen. Und dann, man kennt das ja selber draußen in der Schule mit einem freundlichen Klapser, ey, wie geht's, fing's an, der andere dreht sich rum und haut jemand eine Faust rein. So, und darum war das da auch streng verboten, sich anzufassen. Die vielen Verhaltensregeln sind für Tim und Matthias in den ersten Wochen gewöhnungsbedürftig. Normen gibt es in Glen Mills überall. In der Schule, auf dem Campus, in der Cafeteria. Lektion Nummer 1, immer positiv sein. Das gibt's in Glen Mills auch nicht so. Negatives Reden zum Beispiel, ja, wie knacke ich ein Auto auf? Kannst du mir das mal erklären? Über sowas redet man nicht. Das macht man einfach nicht. In einer Justizvollzugsanstalt ist es halt ganz normal. Da bringt der eine dem anderen das und das bei. Und das ist da eben nicht so. Da. Man hat auch irgendwie gar keine Zeit, sich mit Leuten zu unterhalten oder großartig mit dem was zu machen. Also wenn man was erreichen will, wenn man Schulabschluss machen will, wenn man Sport machen will. Und also ich war den ganzen Tag beschäftigt, freiwillig beschäftigt. Also ich musste nicht jetzt irgendwie, ja, so wie die meisten Leute erzählen, Glen Mills, ja, da kriegt jeder einen Anzug mit einem Strichcode hinten drauf und eine Eisenkugel am Fuß, sowas natürlich nicht. Weiß ich nicht, die Ruhe alleine, da ist keiner war am Rennen, gar nichts, keiner am Schreien, einfach die Ruhe kam rüber. Das ist schwer zu sagen, jeder war da entspannt, kann man sagen, relaxed, ja. In Glen Mills gibt es weder Zellen noch Zäune oder Wachpersonal. Die Jugendlichen erziehen und kontrollieren sich gegenseitig. Gruppendruck lautet das Zauberwort. Der Grundgedanke ist einfach. Jeder Mensch will einer Gruppe angehören und wird sich den Regeln, die in dieser Gruppe herrschen, anpassen. In Glen Mills werden die schlechten Normen, die der Jugendliche in seiner Clique oder Gang befolgte, durch positive Normen ersetzt. In allererster Linie ist Glen Mills die Schule der Schüler. Die Schüler machen es selbst, weil wenn sie davon ausgehen, dass es sich um Jugendliche handelt, die keinen Bock mehr hatten auf Erwachsenenwelt, die keine Lust mehr hatten auf Lehrer, keine Lust mehr auf das Gesülze von Erziehern, keine Lust auf irgendeine Couch irgendeines Psychologen, weil sie es alles blöd finden und meinen, die Erwachsenen sowieso entweder hinterm Mond oder schon völlig antiquiert und die sich vorrangig nur daran ausrichten, was in ihrer Clique im Freundeskreis cool und angesagt ist, wenn sie diese Gruppenkonstellation ändern, weg von der Negativorientierung nach dem Motto Schule ist uncool und rumhängen ist angesagt, hin zu einer sozialen Gruppe, wie es in Glen Mills dominierend der Fall ist, von Jugendlichen, die alle wissen, okay, das liegt hinter uns, jetzt wollen wir mal sehen, was wir noch machen können, dann orientiert man sich daran. Das ist eigentlich das Geheimnis. Es sind nicht die Erwachsenen, die die Knöpfe drücken und schalten und walten, sondern es sind allererst die Jugendlichen untereinander. In Glen Mills glaubt man an das Gute im Menschen, meint Petra Guder. Jugendliche, die auf die schiefe Bahn geraten sind, haben keinen schlechten Charakter, sie hatten nur schlechten Umgang. In der Gruppe lernen sie nun, was richtig ist. So werden aus bösen Jungs gute Jungs gemacht. Da war schon Druck dahinter, aber kein Druck von irgendwelchen Betreuern, von irgendwelchen Leuten, die einem zu sagen hatten, sondern alleine von der Gruppe her. Auch nicht, wenn das offensichtlich Druck ist, so von wegen, boah, was hast du gemacht oder so. Man kriegt halt, man merkt Abweisungen dann halt von den Leuten und dadurch lernt man das, den sozialen Umgang. Wenn man sich mit jemandem unterhalten hat, jeder gesagt, ah, das ist Schwachsinn, die Norm. Jeder hat das gesagt, aber jeder hat das trotzdem gemacht einfach, weil die meisten, die da waren, die wollten auch. Also Glenn Mills war für die meisten da schon die letzte Chance, auch für die Amerikaner, da kamen welche, die hatten schon Bewährung. Und einfach das Wollen ist da, weil die Welle, die zieht einen komplett mit, das ist schwer zu sagen. Ne? Ist klar, man kann nicht hingehen und sagen, so, jetzt will ich ein ganz normaler Mensch werden. Man muss schon was dafür tun, also. Aber ich denke mal, wenn dir jemand sagt, hier, du hast das und das falsch gemacht, einer in meinem Alter, dann denkt man da schon mehr drüber nach, als wenn meine Mama mir das erzählen würde, hier, du hast das und das falsch gemacht, dann sage ich, erzähl du mir doch mal ein, ich mach doch das, was ich will. Any problems? No. Any announcement? Der Tagesablauf im Strafinternat ist streng geregelt. Er beginnt früh morgens um 6:30 und endet um 23 Uhr. Leerlauf oder Langeweile gibt es nicht. Man legt Wert auf eine gute Ausbildung und viel Sport. Die Ausstattung der Schule ist vom Feinsten. Videoschnittraum, Computerplätze, Fitnessstudio und ein Schwimmbecken in Olympiamaßen. Solch ein Angebot hatten die Jugendlichen an anderen Schulen nie und werden es wohl auch später nicht wieder haben. Wettbewerb und Leistung werden in Glen Mills großgeschrieben. Also ich finde auch so, man hat sich so mit seinem Zimmernachbarn, man hat sich immer so gegenseitig hochgeschaukelt irgendwie. So wie es früher ins Negative war, war es da ins Positive. Ja, ich will jetzt das nochmal, ich will nochmal einen Schulabschluss machen, sagt er. Ja, und ich will nochmal ein Zertifikat im Bautischler kriegen und ich will ins Footballteam. Ja, ich habe es aber nicht geschafft und solche Sachen. Man pusht sich irgendwie gegenseitig hoch ins Positive, nicht mehr ins Negative. Brave Jungs, die nicht aufmucken und die Normen befolgen, werden dafür nach 2 Monaten mit Privilegien belohnt und zum Bull ernannt. Bulls ist die Schülervertretung da. Also zu Anfang, wenn man da hinkommt, ist man ein Non-Bull, also ein Nicht-Bulle. Und später, wenn man sich halt weiterentwickelt, wenn man Betreuern und auch seinen Mitschülern zeigt, ich hab's drauf, ich mach mein Ding jetzt, dann wird man in den Bulls Club aufgenommen. Wer Bulle werden will, muss allerdings zunächst im Beisein eines anderen Bullen 15 Jugendliche freundlich ermahnen, wenn sie eine der Normen missachten. Der Verstoß wird dann in ein Heft eingetragen und vom Übeltäter unterschrieben. Konfrontieren heißt das in Glen Mills. Und das passiert auf dem Gelände täglich bis zu 20.000 Mal. Man muss eigentlich nur ein Vorbild den anderen gegenüber sein. Den anderen versuchen beizubringen, hier, wenn du so einen Quatsch machst, kannst du nicht weiter im Leben kommen. Wenn Leute Fehler machen, zum Beispiel in der Fäkalsprache sprechen, denen zu sagen, hier, so geht das nicht und sprecht mal vernünftig, dann könnt ihr euch später auch mit jemandem unterhalten, wenn ihr zum Bewerbungsgespräch geht, dann könnt ihr euch auch vernünftig unterhalten. It depends on you. What you get is what you earn. If you, right now, you earning this feedback. And that's what you get. Kritiker dieses Erziehungsmodells warnen, dass die Jugendlichen in Glen Mills zu Ja-Sagern und Duckmäusern erzogen werden, weil sie vor allem lernen, sich der Macht der Gruppe zu unterwerfen. Anpassung wird zur Überlebensstrategie, Denunziation und wechselseitige Kontrolle zur Pflicht. Petra Guder sieht das anders. Ich finde es einen ausgesprochenen Erfolg, wenn ein Jugendlicher, der vorher das Label hatte, Schulversager, möglicherweise auch noch kriminell, plötzlich zwischen mehreren Lehrstellen auswählen kann. Das sind die Erfolge, das hat ein Jugendlicher davon. Man muss natürlich auch wissen als Jugendlicher, man bekommt nichts geschenkt. Das Konzept lautet sehr deutlich, fördern durch fordern. Das heißt, wenn ein Jugendlicher ein Jahr lang, in der Regel ist es ja ein Jahr, intensiv an verschiedenen Zielen arbeitet, in allererster Linie soziale Kompetenz, schulische Kompetenz, berufliche Kompetenz, Freizeitverhalten, was kann ich damit eigentlich tun mit dem Freizeitbereich, hat er danach ein wirklich solides Fundament, um nachher das, was die Gesellschaft in ihn investiert hat, auch wieder zurückzugeben, indem er selber zum, ja, wenn man es so will, ganz platt gesagt, Steuerzahler Mitglied dieser Gesellschaft wird. Trotzdem ist Glen Mills unter deutschen Sozialarbeitern, Pädagogen und Juristen höchst umstritten. Die einen sind begeistert von der Disziplin und den Erfolgsquoten. Andere halten das strenge Normensystem für totalitär und sehen die Methoden, mit denen aus den jungen Schlägern und Räubern brave Steuerzahler gemacht werden, nahe der Gehirnwäsche. Es geht nicht ums Umprogrammieren, sondern es geht darum, dass man in einer gleichaltrigen Lerngruppe voneinander, von anderen Vorbildern, von anderen Schülern lernt, welche Verhaltensalternativen man noch hat und dass man lernt, dass es sich lohnt, ja, zur Schule zu gehen, dass man auch noch ein anderes Image sich anschaffen kann als das des Bad Guys. Und wenn man ihnen vermittelt, hey, du kannst auch ein positives Selbstwertgefühl entwickeln, du kannst auch in der Schule was, du kannst im Beruf was, vor allen Dingen kannst du auch soziale Kompetenzen erwerben, das ist das Wichtigste. All die anderen Dinge, gute berufliche Leistung, gute schulische Leistung, haben keine Bedeutung, wenn man nicht weiß, wie man sich im Alltagsleben mit anderen Mitmenschen verhält, denn keiner ist allein auf dieser Welt. Für die Sozialarbeiterin, die auch Betriebswirtschaft studiert hat, ist Jugendhilfe eine Dienstleistung, die sich lohnen und rechnen muss. Die Kosten für den einjährigen Aufenthalt in den USA liegen bei 143 Euro am Tag. Hin- und Rückflug sind darin bereits enthalten. Zum Vergleich: In Hamburg beträgt der Tagessatz für eine geschlossene Heimunterbringung 250 Euro. Gespart wird in Glen Mills vor allem am Personal. Psychologen und Sozialarbeiter gibt es nicht. Die Hälfte der Mitarbeiter sind Handwerker. Auch Profisportler und ehemalige Absolventen der Schule kümmern sich um die Jungs. Glen Mills ist nicht ein Konzept, was darauf setzt, je mehr Mitarbeiter man hat, desto besser ist die Pädagogik. Im Übrigen hat das auch hier in Deutschland nicht funktioniert, denn vor 10 Jahren hat man schon gesagt, wir hätten viel bessere Ergebnisse, wenn wir doch mehr Mitarbeiter hätten. Die Mitarbeiter hat es gegeben, aber wir klagen wieder, wir brauchen mehr Mitarbeiter und dann haben wir bessere Ergebnisse. Ich glaube nicht, dass bei Jugendlichen, dass sich die dadurch verbessern lassen, indem man 1 bis 3 Erwachsene auf sie loslässt. Die Erfolgsquoten von Glen Mills geben Petra Guder recht. 2/3 der Absolventen führen nach der Entlassung ein gesetzestreues Leben. So lauten wenigstens die Angaben der Organisation. Jugendliche, die in Deutschland hingegen ihre Haftstrafe tatsächlich absitzen müssen, werden zu 79% wieder rückfällig. Das blendende Ergebnis der amerikanischen Besserungsanstalt liegt aber auch daran, dass Sozialarbeiterin Guder ihre Schützlinge auch nach dem Aufenthalt in Glen Mills ausführlich betreut. Sie besorgt Ausbildungsplätze und hält über Jahre Kontakt. Ebenso trägt die strenge Selektion der Bewerber zum Erfolg bei. Einzelgänger, Opfer von sexuellem Missbrauch, Heroinabhängige oder Sexualstraftäter zum Beispiel sind in Glen Mills fehl am Platz. Es gibt keine geeigneten Jungs für Glen Mills, weil das hört sich an wie TÜV und Auto und Plakette und weg. Wenn wir über ein Jahr Lebenszeit eines jungen Menschen reden, das ist für einen jungen Menschen gewaltig viel Zeit, für uns weniger. Aber da müssen wir überlegen, kann er diese Lebenszeit sinnbringend einsetzen oder nicht? Das heißt, rechtfertigt der Aufwand die mögliche Wirkung. Wir sind keine Hellseher. Aber man muss sehr genau gucken, ist Glen Mills der richtige Ort für die Jugendlichen? Und nicht sind die Jugendlichen die richtigen Jugendlichen für Glen Mills. Schon seit längerem gibt es Bestrebungen, auch in Deutschland eine solche Einrichtung aufzubauen. Wann das Vorhaben realisiert wird, steht allerdings in den Sternen. Bis dahin wird Petra Guder weiterhin Jugendliche nach Amerika vermitteln. Für Tim war das Jahr in den USA eine große Hilfe. Der heute 17-Jährige, der in Glen Mills den Highschool-Abschluss bestand, macht zurzeit eine Lehre zum Einzelhandelskaufmann. Auch Matthias hat eine Menge gelernt und sein Leben komplett geändert. Selbstbewusstsein habe ich mehr gekriegt da. Also mein Selbstbewusstsein, finde ich selber, ist positiver geworden. Nicht mehr so. Früher habe ich nicht nachgedacht, habe ich gedacht, was mache ich jetzt? Hausaufgaben, ne, muss man die machen. Und jetzt denke ich doch schon nach. Auch ich mache jetzt meine Lehre zu Ende. Also ich hatte schon die theoretische Prüfung, ich warte nur auf die praktische. Früher habe ich nie für Arbeiten geübt. Für die Arbeit habe ich doch schon geübt. Also ich möchte doch schon was werden. Also ich mache mir jetzt schon mehr Sorgen um eine Familie, ein Haus, solche Sachen. Um meine Rente. Das ist heutzutage auch nicht mehr einfach mit der Rente und erstmal einen Arbeitsplatz kriegen. Das ist, um solche Sachen kümmere ich mich eigentlich mehr. Zuerst will Matthias seine Maurerlehre beenden und sich dann vielleicht noch zum Bauzeichner weiterbilden. Jede Menge Kohle, ein dickes Auto, ein großes Haus, eine tolle Frau. In Glen Mills hatte er deshalb den Spitznamen Träumer. Heute wirkt der 20-Jährige, genau wie Tim, extrem vernünftig für sein Alter. Also ich will jetzt mal sagen, ein Musterschüler bin ich nicht. Also nicht, dass ich jetzt rumlaufe mit Scheitel gekämmt und sowas. Ich gehe halt auch mal noch auf Tour, trinke mal ein Bier oder solche Sachen. Aber ich nehme keine Drogen mehr, gar nichts mehr. Ich habe keine Lust mehr dazu. Das ist mir einfach zu blöd. Man hat halt einen Tagesablauf, da kommt man immer wieder rein. So, man steht auf, man besorgt sich Drogen. Dann hat man kein Geld mehr, dann muss man wieder Leute überfallen. Das macht irgendwie keinen Spaß. Da kann man sich nichts bei leisten. Ich habe jetzt viel mehr Lust, mir was zu kaufen, irgendwie Klamotten zu kaufen oder sowas. Das macht viel mehr Spaß, als irgendwie Leute zusammenzuschlagen. Das war Hintergrundpolitik. Heute gute Jungs, böse Jungs. Das umstrittene amerikanische Erziehungsmodell Glenn Mills. Eine Sendung von Claudia Heisenberg. Redaktion Claudia Sanders. Hier folgen gleich die Nachrichten und danach der Kommentar. Thema sind heute die Sechser-Gespräche zum Atomstreit mit Nordkorea.